Setzt euch hin! Ei, ei, ei! Joshua! Ei, ei, ei! Ach, Radio, ach! Radio! Ach, Radio, ach! Ach, Radio, ach! Coole Kids! Radio! Coole Kids! Radio! Coole Kids! Coole Kids! Radio! Kommt im Coole Kids Radio! Radio! Leute, willkommen im Coole Kids Radio. Hey Leute, heute machen wir jetzt Radio. Und das Coole Kids Radio ist betrieben vom Kinderkulturmonat. Es sendet live aus Neukölln. Und gleich hört ihr, wer alles hier mitgemacht hat. My name is Kamek John. My name is Adrian. Ich heiße Younes. Ich heiße Taha. Ich bin Amani. Ich bin Isa. Mein Name ist Clara. Ich heiße Rosa. Mein Name ist Naya. Mein Name ist Jolene. Mein Name ist Hamza. Mein Name ist Ömer. Mein Name ist Juan. Mein Name ist Matteo. Und jetzt kommt gleich das Wetter auch im Radio. Willkommen zum deutschen Wetterverständnis. The weather in Germany are bad. 30 Grad, auch wenn man 30 Liter Regen haben kann. Wieso Sonne, wenn man auch kühle und pure Regen haben kann? The weather in Germany are bad, it's difficult and I not like it. Ich seh's nicht, aber ich hör's. Radio! Radio! Wir hoffen, ihr habt viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ich bin Rosa. Und wir sind gerade jetzt hier bei Malereien, auch vom Kinderkulturmonat. Und es sind noch nicht alle Kinder von Malerei da, weil die sind auf dem Spielplatz. Deswegen sind wir hier und gucken uns das, sind einfach schon mal da und gucken uns das an. Und wir sind gerade hier im Kunstraum. Wie habt ihr die Leinwände gebaut? Also wir haben so Hölzer, die genau zueinander passen und die müssen wir erstmal ineinander stecken. Ja. Und dann müssen wir die quasi mit so einem Gummihammer hauen, weil wenn man mit einem normalen Hammer hauen würde, dann würde man ja das Holz kaputt machen. Das heißt, deswegen nehmen wir einen aus Gummi, hauen die zusammen und dann gibt es aber noch so rechte Winkel, mit denen muss man dann überprüfen, ob das Ganze im rechten Winkel ist. Und wenn es nicht ist, dann so hinhauen, dass es passt. Und dann sind schon mal die Rahmen so gebaut. Danach haben wir Stoffe genommen, die wir quasi genau auf die Größe zugeschnitten haben. So ein bisschen größer, weil man muss es ja drüber ziehen. Und dann mal umklappen. Und dann haben wir die quasi da so gespannt und dran getackert. Kann man das eigentlich auch selber zu Hause nachmachen, oder? Ja, wenn man weiß, wie es geht und das Material hat, kann man das auch selber zu Hause nachmachen. Das ist cool. Danke. Hört immer die ganzen Geräusche, die hier rumfliegen, weil Leute so laut sind. Ich bin Jillian. Und wieso bist du hier beim Malen? Weil ich malen mag. Und was macht dir Spaß am Malen? So was dir Spaß macht. So. Ich finde Malen einfach cool und Farben mischen finde ich auch schön. Also ich mag es, Farben zu vermischen, am meisten, wenn sie giftig sind. Also wir haben solche Farben genommen, die waren richtig giftig. Also wenn ihr sie nehmen würdet, essen würdet, was ihr, glaube ich, nicht machen würdet, wenn ihr schlau seid, dann würdet eure ganzen Organe, die Wasser haben... Würdet ihr sterben? Werdet ihr sterben. Kurz. Farben sind generell giftig. Generell. Ich wollte was Schönes malen, was ich dann nach Hause mitnehmen kann. Und ja, was macht dir Spaß so am Malen? Also man kann einfach Sachen malen, es muss keinen Sinn ergeben. Man könnte was Hässliches malen und es dann wieder reparieren und dann sieht es richtig schön aus. Ich finde eigentlich alle Farben schön, die auch was mit Glitzer zu tun haben. Also ich mag es nicht, so Porträts oder sowas zu malen, sondern ich finde es halt cool, wenn ich Sachen sehen kann, muss ich sie ja nicht noch malen. Ich kann ja einfach ein Foto machen und dann finde ich es halt cool, irgendwelche Sachen zu malen, die es halt nicht gibt. Was habt ihr hier so noch alles gemacht? Wir haben mit Eiern so Farben gemischt und gemacht. Wir haben ein wo man drauf zeichnen kann, diese Leinwände, und haben mit den Farben, die wir selbst gemacht haben, drauf gemalt. Wir haben auch zur Musik zum Beispiel Bilder gemalt, dass wir auf Zettel Lieder geschrieben haben und dann dazu Bilder gemalt haben. Danke euch, dass ihr Zeit hattet und dass ihr hier seid. Und ich bin Ömer. Aber ich war schon zwei Minuten da. Hallo, ich bin Ömer und mache für euch ein paar Geräusche in der Malerei-Kurs. Hier sind ein paar Geräusche. Was ist das? Was habt ihr hier? Das sind Farben, die wir aus Eiern und Pigmenten gemacht haben. Das ist, Pigmenten sind Puder aus aus Stoffen, und die haben wir zusammengemischt mit Eiern, und dass es nicht trocknet, haben wir Gummihandschuhe drüber gezogen. Aufgepasst, es kommt ein Meteorit. Hallo Sebastian Zimmerhagel, wir grüßen dich. Ah, das. Hi Leute, wisst ihr, was cool wäre? If man einen Witz machen würde, wovon man so lacht, dass ihr vom Stuhl fällt. Und jetzt kommen Witze ran! Ja, jetzt kommen die Was ist grün und sitzt auf dem Klo? Und jetzt kommen die Witze. Was kann man hören und lacht davon? Jetzt kommen die Witze. Welcher berühmte Wurm gibt's in Berlin? Der Fernsehwurm. Was ist am Strand und spricht undeutlich? Eine Nussel. Was ist gelb und essbar und schnell? Eine Banane. Banane. Pipi kaka, pipi kaka, pipi kaka, pipi kaka. Lach doch mal. Und ich finde das gerade eben war ein bisschen cringe. Fand ich nicht. Jetzt die Witze. Obwohl das gerade eben schon witzig war. Lass uns einfach witzige Sachen sagen. Okay. Was ist grün und riecht nach Fisch? Habt ihr es? Ein grüner Fisch. Schaut nach. Schau, eure Nein, Leute. Alle, die andere beleidigen, sind dumm. Pures und kaltes Wetter, gruselige Kostüme und Angst nach Angst. Halloween steht bereit vor der Tür. Sag ich Tür? Nein, sie kommt schon angelaufen. Alles zu Halloween erfährt ihr heute. Gib uns Schokolade, sonst gibt's eine Geisterparade. Diesen Wort kennt ihr bestimmt. Halloween steht vor der Tür und die meisten suchen sich schon ihre Lieblingskostüme aus. Egal ob als Ghostface oder Huggy Wuggy. In Halloween geht es darum, gruselig auszusehen. Von Tür zu Tür geht man, um Süßigkeiten zu bekommen. Aber was ist, wenn es nicht immer so läuft? Wenn man nicht ein gutes Kostüm hat, kriegt man nicht was Süßes, sondern Saures. Dann geben sie eben ein bisschen so einen fiesen Blick und dann ist eben das Halloween nicht so gelaufen, wie man es wollte. Also, passt darauf auf, dass ihr ein gutes Kostüm habt und dass ihr immer einen gruseligen Spruch sagt. Gerade gehen auch sehr viele Halloween-Trends in Spielen oder zum Beispiel auch zum Beispiel Essen. Ich sehe sehr viel in TikTok, in YouTube über zum Beispiel Kürbismilchshakes, Kürbissuppen oder zum Beispiel in Roblox gibt es auch verschiedene Spiele, wie zum Beispiel Steal a Brain Rot oder 99 in the Forest, wo man auch Candy Carrots sammeln muss, damit man gute Sachen bekommt. Und zum Wetter. Das Wetter gerade ist sehr schlecht. Es sieht schwer aus für morgen, dass wir überhaupt feiern können. Aber ihr müsst noch mal die Daumen zudrücken. Es wird wahrscheinlich morgen wieder regnerisch sein wie im letzten Jahr. Und außerdem müsst ihr unbedingt ein gruseliges Labyrinth besuchen. An der Uhrmacherweg 22, da bauen gerade Halloween-Spezialisten aus der USA ein Labyrinth mit Kettensägen bis zu Riesenskeletten. Aber die Konkurrenz fehlt nicht. Es gibt auch ein Geisterhaus in der Zittauer Straße 60a. Besucht die immer und vertreibt die gruseligen Kreaturen und lasst euch nicht von Zombies erschrecken, die immer noch im Grab liegen und Nonnen und erkannt zu werden. Und sucht euch jetzt ein gutes Kostüm raus. Und zum Geisterhaus. Letztes Jahr waren da fast 800 Leute. Schaffen wir diesmal die 1000? Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Wir machen das seit 17 Jahren, hat sie umgesprochen. Das heißt, wir haben sogar schon Generationswechsel. Junge Erwachsene kommen jetzt mit ihren Kindern. Ihr seid Mörder! Ja. Kann ich den mal angucken? Ja. Der wird aber noch beleuchtet. Er hat rote Augen. Das ist wohl wahr. Und hat große Hände. Und seine Zähne sehen wie die Hexe Maya aus. Und seine Nase ist nicht echt. Ohne Knochen, er hat keine Haare, er hat eine Glatze, seine Ohren sind komisch, er hat noch ein Muttermal hier und hat sich geschminkt, aber der sieht gar nicht schön aus. Der riecht nach einem... Warum guckt er mich jetzt an? Hör auf mich angucken. Er guckt mich die ganze Zeit an. Ich war damals in der Grundschule immer dafür zuständig, Geisterbahnen aufzubauen. Ne? Zu Fasching gab es dann immer die Möglichkeit, dass die Schule sich präsentiert. Jede Klasse hatte eine Idee. Und wir haben immer Geisterbahnen aufgebaut und das ist irgendwie hängen geblieben. Was war das Gruseligste, was du schon mal geguckt hast, so im Fernseher? Eine gute Frage. Also was ich immer besonders gemein finde bei Gruselfilmen, wenn den Kindern was passiert. Das mag ich gar nicht. Ja, was am gruseligsten ist, sind dann immer solche Spannungsmomente, wo man gleich weiß, man wird sich auf jeden Fall erschrecken. Und dann kommt, oder welche Serie? Wednesday ist gerade eine nette Serie. Ich weiß gar nicht, ich glaube ab 12. Ja? Ich habe schon durchgeguckt. Hallo Leute, heute gehen wir zu einem Labyrinth von einer Geisterbahn. Ach, hey Leute, hier ist der coole, Huan und da ist der alte Oma. Wir gehen wieder zu einem Labyrinth und wir teilen uns auf. Also die Oma geht einen Weg und der coole geht auf den anderen Weg. Komm nicht da durch, Oma. Ich erst mal hier durch. So, Oma? Ja, komm, Oma. Ich habe keine Ahnung, wo das Weg ist. Ich muss bestimmt hier irgendwo einen Weg finden. So, ich werde die Oma austricksen. Emma, Hilfe! Ja, wo bist du? Wo bist du? What the fucker? Also, gerne kann jeder herkommen. Uhrmacherweg 22. Wir sind offen für jeden und alles. Und wir freuen uns. 31.10. Genau, ab 17 Uhr. Ich seh's nicht, aber ich hör's. Radio! Radio! Was geht, Jamba? Heute willkommen zu... Hey Leute, wir Kinder sollten unsere Meinung mal äußern können. Und außerdem, ich bin die Moderatorin vom Anfang. Und jetzt kommt von Taha und Younes Schule präsentiert. Viele mögen die Schule und viele mögen nicht die Schule. Also ich finde, die Schule macht Spaß, aber die ist halt manchmal stressig wegen den Hausaufgaben. Und wie findest du das, Taha? Das stresst immer, also immer Hausaufgaben. Aber freitags, wenn die Lehrer gut gelaunt sind, geben die manchmal auch keine Hausaufgaben. Aber beim Hausaufgaben sind immer die schwierigen Sachen, wenn du nicht meinem Unterricht zuhörst. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt fragen wir unsere Gäste. Ja, auf jeden Fall. Wie findet ihr die Schule? Ich finde es eigentlich nicht so anstrengend, jedenfalls wenn man im Unterricht aufpasst oder aufpassen kann und wenn man nicht zu müde ist. Ja, wie findest du das, Maya? Schule ist scheiße, Also ich finde Schule eigentlich ist schon schön, Schule, man lernt auch viel und dann kann man auch, wenn man groß ist, einen guten Beruf machen zum Beispiel. Aber Schule kann sehr anstrengend sein und nervig. Guck mal, du gehst in die Schule und du sitzt da und auch wenn mal Lehrer macht so Fehler und dann so, wenn du sagst so, hey, Frau Lehrerin, Sie haben Fehler gemacht, dann sagt sie so, ja, ich wollte nur gucken, ob ihr richtig aufmerksam seid. Aber wenn ich einen Fehler mache, kriege ich 5 Hausaufgabenzeugnis. Der Bär, ich schreibe jetzt rein, Klassenverwaltung, ich suspendiere dich aus Schule. Aber das ist auch so, was soll man nur sagen? Die Lehrer sind streng und zum Schulessen will ich nicht mal was sagen. Augenfilet aus menschlichen Augen oder sowas bei uns. Das soll man sagen. Das ist, was für eine Erfindung ist. Auf jeden Fall, ich glaube, der Erfinder von der Schule wollte auf jeden Fall nicht, dass die Lehrer so streng sind und so. Und habt ihr schon mal von den Lehrern Strafarbeiten bekommen? Wenn jemand bei uns so laut ist oder so, bekommt er 10 Seiten. Manche Lehrer, die sind so ganz langsam und ich habe schon längst alles kapiert. Und wenn ich so sage, das hatten wir eigentlich schon letztes Jahr, sie so, nein, das müssen wir alles nochmal wiederholen. Nur weil jetzt vielleicht eine Person in der irgendwie Kuku oder so nicht so gut abgeschnitten hat. So, ich habe schon mal eine Strafarbeit bekommen, weil ich genau 10 Sekunden zu spät aus dem Klassenzimmer gegangen bin bei der Pause. Und dann muss ich 50 Mal den Satz, ich gehe pünktlich aus der Klasse, wenn die Pause anfängt, auf ein Blatt Papier schreiben wegen meiner Lehrerin. Also ich habe zum Beispiel noch nie eine Strafarbeit bekommen, aber ich habe schon sehr viel erlebt. Zum Beispiel jemand aus meiner Klasse musste schon mal den ganzen Hof aufräumen, weil er ist in den Schulgarten gegangen und hat Blumen gepflückt. Also auf jeden Fall, ich wollte noch was sagen, das gibt auch manche Lehrer. Du machst einfach nichts und die hassen sich automatisch. Und weißt du, wir haben halt nur eine richtig nette Lehrerin, finde ich. Also sie heißt Frau Brück, wenn du das hörst. Also ich wollte noch mal was zu den Schultoiletten sagen. Schultoiletten, Definierung, eklig, zerstörend. Ja, wenn man an Schule denkt, dann denkt man vielleicht erstmal, also ja, Unterricht ist halt nicht immer so toll oder so Lehrer, aber eigentlich sind die Toiletten am blödesten bei der Schule. Auf jeden Fall. Und wenn ihr das hört, Leute, hört mal auf damit, das ist eklig. Man will sich auch ein bisschen wohlfühlen. Wir sind hier 8 Stunden, also hört mal damit auf, ja? Nur so, jetzt gibt's Heckmeck. Also bei meiner Schule gibt es zum Beispiel so einen Weihnachtsmarkt und ein Sommerfest und ein Herbstfest. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Leider nähern wir uns am Ende. Ich grüße noch erstmal meine Klasse 4C in der Richard-Grundschule. Und zur Schule wollte ich auch nochmal sagen, ich finde nur die Lehrer kacke, aber nicht die Schüler. Ich mag meine Klasse, ich grüße meine Klasse an die 5B, da draußen an die Matthias-Claudius-Grundschule, eben die Idiotenschule. Also ich grüße einfach mal die ganze Richard-Grundschule. Ich grüße meine Schule Campus Efeuweg. Und ich grüße aus der Schule Herr Bagus. Wallah, ich küsse euer Herz. Ihr habt mich immer angeschrien, aber auch egal. Dafür habe ich das alles gecheckt. Setzt euch hin! Also was ich finde, dass besser im Radio laufen könnte für Kinder ist, dass man auch die Interessen von Kindern auch erzählt und auch, dass auch ein bisschen mehr Musik gespielt wird, was auch mehr für Kinder ist und dass auch spannendere Themen da sind, anstatt die ganze Zeit nur so langweilige Sachen wie Wetter. Es muss schon den Kindern gefallen. Pequeno vapo, vai, pequeno vapo. É cheia de calor e eu desço com fervor. Pequeno vapo, vai, pequeno vapo. Also, du hast ja zuerst YouTube und TikTok so getanzt und wurdest dort berühmt. Ab wann hast du dich denn dazu entschieden zu rappen und wieso? Wo ich 11 war und ab 15 hatte ich mir entschieden zu singen. Ja, sehr cool. Und was hat dich zur Musik inspiriert? Ich weiß nicht, ich mag einfach Musik. Cool. Und das war's auch schon. Viel Spaß beim Zuhören. Dann danke. Coole Kids Radio. Hey Leute, jetzt werden wir gleich was vorspielen, was wir aufgenommen haben. Weil wir waren nämlich bei einem anderen Kurs von Kinderkulturmonat, der Fotokurs. Und wir hoffen, dass ihr es gut findet. Hallo, wir sind beim Fotokurs und ich werde euch zeigen, was hier alles gibt. Hier gibt es ein riesiges Haus, wo die Fotoshooting machen. Und keine Fotosachen. Das ist so dumm. In einem Fotokurs keine Fotos geben. Was macht euch beim Foto so Spaß? Also was macht euch Spaß? Also eigentlich hat mir Fotos schon immer Spaß gemacht. Ich finde das immer schön, wenn man Fotos macht und dann kommen ganz andere Sachen dabei raus. Das finde ich toll. Habt ihr auch oft beim Dunkel Fotos gemacht, also mit einer Dunkelkamera oder so? Nicht mit einer Dunkelkamera, aber mit Blitz und auch Einstellung. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Also wir machen hier Fotos. Ja. Nur Fotos? Ja. Nur Fotos. Wir haben auch Kameras gebastelt. Fertig. Ja. Also das hier ist eine Kamera, die wir selbst gebastelt haben, ja. Das ist eine Pappkamera. Und halt, wenn man die Hand da drauf macht, die ganze Zeit, und da legt man das hin. Fotopapier drin. Und da lässt man es so eine Minute. Sekunden. Ja, eine Minute. Eine Minute und dann muss das ganz schnell wieder zumachen. Dann eine Minute wieder warten. Hier war halt vorher so ein Papier, also Fotopapier. Dann kommt das halt das Foto raus. Okay, cool. Und ich glaube, den Effekt meinte Maria, dass es halt sie ganz oft zu sehen ist und dass es sich so ein bisschen spiegelt. Und das finde ich auch ziemlich cool. Jetzt beschreibt man, wie habt ihr die Fotos gemacht? Das soll eine Kamera sein, die haben wir so gebastelt, also keine Spielkamera. Also wir haben da so welche Papiere, spezielle Fotopapiere, in den Deckel reingeklebt. Wir mussten die Hand über die Alufolie mit dem Loch halten, weil sonst würde das Papier auf das Papier Licht drauf strahlen und dann würde es kaputt gehen. Dann sind wir damit rausgegangen und haben es dann also so auf den, also irgendwo hingestellt und dann haben wir es, also eine Minute war dann hier das Bild, damit es drin war. Dann sind wir wieder reingegangen, wieder mit der Hand. Also der Deckel, also hier war, das Loch war zu und dann haben wir es, das Blatt rausgenommen und in Chemie gelegt. Ich sehe es nicht, aber ich höre. Radio. Hallo, willkommen in den Cool Kids und jetzt reden wir über Memes. Heute euer Khan und die Younes. Adrian. Und Taha. Wir sprechen über Memes und alle das jugendliche Zeug. Heute erzählen wir ein bisschen zum Thema Trends. Zum Beispiel ein beliebter Trend ist der 6-7 Trade im Meme. Da sagen sehr viele Leute das 6-7. Dankeschön. Ja, zum Beispiel so. Oder ein anderer Meme, was auch sehr beliebt ist. Ist, ich muss raus. Also da ist ein kleiner Junge im Bus, ihr kennt das bestimmt schon. Und er wurde aufgenommen halt und dann sagt er, ich muss raus. Also er wollte in die Schule gehen, besser gesagt, und er wurde im Bus eingeschlossen. Sehr viele YouTuber, zum Beispiel Aladdin 68, haben ihn gefunden, aber er wollte sich gemobbt fühlen. Wenn ihr solche Meme-Legenden seht, bitte sprich sie nicht an, das ist schon ein bisschen halt gemobbt. Also Memes entstehen auch, wenn, das ist manchmal auch geplant oder manchmal auch nicht. Wenn es nicht geplant ist, merkt man es direkt. Oder wenn es geplant ist, merkt man es nicht direkt. Oder ja, halt so. Aber sie sind immer sehr lustig, Memes. Diese blaue Haare, rote Haare. Also jemand wollte zum Fußballtraining, hat sich halt aufgenommen, live. Und danach zwei Mädchen, also ältere Damen, hatten rote und blaue Haare. Haben die gesagt, hast du nichts Besseres zu tun? Dann hat er gesagt, seid mal leise, blaue Haare, rote Haare. Es wurde auch sehr schnell beliebt. Und er hat auch einen, wie heißt das, verklagt, glaube ich, weil die das nicht mochten. Wenn jemand über das Schluss das macht und die ganze Welt das weiß, danach, man fühlt sich ja gemobbt, das ist halt wie Mobbing. Und ja, aber das, der Meme ist sehr lustig. Das war ein bisschen cringe. Also das ist komisch. Also das ist komisch, der sperrt mich im Zimmer ein, das ist ja, komisch, so. Das ist crazy. Dankeschön nochmal. Euer The Big Four. Tschüss, bye. 6-7. Dankeschön. Neue Erfindungen. Korea hat Knochen 02 erfunden. Das ist ein Ultrakleber. Nur 3 Minuten und der Knochen ist gesund. Das hat Korea von KI erfunden. KI ist auch cool. Wie ChatGPT oder Siri oder Gemini oder Alexa. Es gibt ein neues E-Auto und heißt Xiaomi und ist ganz ähnlich wie Tesla. Bitte, ich fühle mich so einsam. Ich sehe es nicht, aber ich höre. Radio! Radio! Hallo Leute, wir gehen jetzt zum Graffiti-Kurs, wir gehen gleich rein. Da sind so ein paar Bäume und, das und da sind auch so Pflanzen oder so. Man denkt gefühlt, da ist ein Wald, da sind drei, fünf Bäume gefühlt nebeneinander. Das riecht so einfach nach Wildnis, Bruder. Da sind so Bilder mit Wespen und Pilze und Workshop-Bow, nochmal Sprechstunde mit Stadion-Mitter-Bow. Auf jeden Fall das Crazy. Was? Auf jeden Fall. Da gibt es noch solche Pflanzen, die größer als gefühlt ein Baum ist. Jetzt gehen wir rein. Da gibt es einen Fahrradabständer, da gibt es eine Bank, da gibt es Bäume mit Seile, so Tischbau, Mülltonne, so gefühlt ein Zuhause, das verlassen ist oder so. Okay, auf jeden Fall, Leute. Es riecht hier sehr komisch. Bro. Es riecht nach Fuckerbutter, glaube ich. Nein, das riecht so nach einer neuen Wohnung, die ein bisschen verbrannt ist und so, checkst du? Da sind hier Schuhe, Ich check nicht. Deutschkurse für Mutter, Eltern, okay. Leute, das war das. Das sind, okay, WC. Leute, das war. Hier ist mein Freund Güler, der heißt. Die sprayen, oh mein Gott, das sieht ja richtig schön aus. Die machen so Klebeband halt bei Baum und dann steht Capi Queen und sowas. Naja, ich sag mal, was ich gerade mir ins Auge fällt. Dieses etwas dunklere Papier, wo noch so ein anderes Papier draufgeklebt ist, wo Friday draufsteht, in ganz verschiedenen Farben mit schwarzer Schattierung und so einer Spinne und einem Spinnennetz, was so von der Decke hängt. Weißt du zufällig, von wem dieses Friday ist oder wer das ist? Ja, das ist meine Schwester. Ah, cool. Und welches ist dein Name? Luna. Warte mal, gucken, ob wir den finden. Oh, der sieht auch sehr schön aus. So eine schwarze Bubble-Schrift mit pinken Schattierungen und so weißem Licht und Verzierung. Das sieht sehr schön aus und es hat auch so einen Verlauf. Das finde ich sehr cool. Was gefällt dir denn hier am besten? Weil das Sprühen, denke ich mal. Weil man hat, kann man da mehr Fantasie malen an den Sprayen und man ist auch egal, wie man Fehler macht. Man muss es ja einfach nur korrigieren. Und hast du so einen Lieblingscharakter oder so, von dem, das du am meisten malst? Das da. Das ist eine Farbrolle, die hat ein Gesicht, zwei große Augen. Er hat sie in Grau ausgemalt mit brauner Farbe drauf. Und bei ihm hat die rote Augen. Ich finde, die sieht sehr schön aus. Was ist denn dein Graffiti-Name? Mein heißt Big Baby 12. Aufgeregt, weil sowas hatten wir noch nie. Reporter, die sich für unsere Kunst interessieren. Könnt ihr euch vielleicht mal vorstellen, wer ihr seid? Hallo, ich bin Denaya. Ich bin Rosa, wir kommen vom Radiokurs und wir wollen euch interviewen. Ich bin Ömer. Ich bin Taha. Ich bin Younes. Ich bin Juan. Ich bin Clara. Also eigentlich haben wir gerade ein bisschen frei gezeichnet sozusagen. Nächste Woche Mittwoch kommt halt so ein Graffiti-Künstler, der heißt Usa. Und wir sollten mit unserer Freundin halt ein Bild für den machen. Ich habe das gerade fertig gemacht. Die weißen Stellen müssen halt noch mit den Farben halt gemacht werden, aber sonst ja. Wir zeichnen hier eigentlich viel einfach so frei. Am Montag gehen wir halt an so eine Wand und am Mittwoch nochmal. Am Mittwoch kommt dann halt Kusa auch noch hin. Wir haben jetzt auch schon auf Folien gesprüht. Wir haben halt so Folien an die Bäume gehangen und dort haben wir dann schon mal so gesprüht. So. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Da hinten haben wir auch noch mal was gesehen, aber es sieht ja richtig cool aus. Da hinten haben wir ein Graffiti gemacht. Wir haben halt eine Crew gemacht, die ist FKL. Und da haben wir halt ein Graffiti davon gemacht. Das hört sich auf jeden Fall cool an. Was macht euch hier am meisten Spaß? Also am meisten Spaß, glaube ich, macht es einfach so mit, also Zeichnen macht auch Spaß, aber auch mit der Spraydose zu sprühen macht sehr viel Spaß, ja. Also ich glaube auch schon, dass das Sprühen schon das Coolste ist, weil wenn man dann halt das auch nochmal in groß machen kann. Könnt ihr uns mal eure Bilder beschreiben? Also wir machen in unserer Crew, da machen wir oft sowas, was halt so runterläuft und dann auch mit knalligen Farben so. Ja, also die Buchstaben sind dann halt von innen schwarz und außenrum machen wir halt so Neon-Linien viel, so als Outline halt. Mein Künstlername ist Friday, weil ich heiße eigentlich Frieda, aber wenn man halt ein Y ran, also Paula hat mich schon vor dem Graffiti-Kurs letztes Jahr so genannt. Friday ist noch ein voll cooler Name, oder? Ich bin Ella. Und was ist dein Lieblingsbild bisher? Also, wir haben hier ja eine Wand mit Bildern. Und das meiste, was sie meint, ist das, das mit dem Kim, was da steht. Überhaupt. Mein Künstlername ist Cutie. Was ist das überhaupt für ein Buch da, ist meine Frage. Also, das ist ein Blackbook, da kann man reinzeichnen. Das kann man auch Freunden geben, da kann man auch reinzeichnen. Was findest du, ist eigentlich so cool an Graffiti? Naja, Graffiti, also das gehört ja zu Kunst. Und bei der Kunst kannst du halt einfach frei sein, kreativ werden. Und das mag ich halt an Graffiti. Und beschreib mal, wie du jetzt hier das Ella gezeichnet hast. Also ich habe erstmal angefangen mit den Basics. Also einfach einmal kurz meinen Namen geschrieben. Und dann habe ich halt angefangen mit den Schattierungen. Und Graffiti macht dir auch sehr viel Spaß, oder? Ja, es macht mir sehr Spaß. Ja, es macht mir sehr viel Spaß. Hast du gelernt hier zu wusstest du schon vorher, dass man schütteln soll oder nicht? Nein, das wusste ich nicht. Ich habe es hier gelernt. Als allererstes habe ich halt ganz normal mit Pink Cappy geschrieben und dann mit Weiß die Highlights. Die sollen nicht viel zu dick werden. Ich habe ein paar Tipps bekommen, dass ich dicker malen soll. Also man soll versuchen, bei Graffiti ist es wichtig, richtig dick zu malen. Halt durch die Bewegung. Also das heißt so, wenn man so nach oben sprayt, dann soll man auch so versuchen, mit deinem Körper mitzubewegen. Okay, Körper, und ja. Wie hast du die Krone gemacht? Weil das Herz und deine Krone, weil die Krone war doch sehr schwierig, oder? Nicht so ganz, aber halt, ich habe hier, damit es halt auch so, wie es halt runtertropft aussieht, habe ich halt das Gold viel zu lange angehalten, damit es halt auch so runtertropft. Und sonst ist es nicht so schwer. Das sieht sehr cool aus, ja. Und magst du es, dass Leute an Wänden sprühen, auch die man nicht, an die man nicht sprühen darf? Geht. Wie ist dein Künstlername? Homie. Und was meinst du gerade? Halt Homie. Beschreibst du uns das mal? Einfach in so einem viereckigen Style, halt in lila und der Schatten ist halt schwarz. Also das sieht wirklich cool aus, was du machst. Hast du auch draußen was gesprüht? Das mache ich heute. Was war kurz der Ausflug bisher? Also wir haben erst einen gemacht, das war in so einem Museum, ein Graffiti-Museum. Danke für deine Zeit, Kaspar oder Homie. Bis bald vielleicht. Tschüss. Hast du das Ganze alleine gemalt, ohne Tipps oder so? Mit Tipps. Und kannst du mal beschreiben, was du hier gemacht hast und wie du es gemalt hast? Ich habe es gezeichnet mit Rot, Grün und Schwarz, weil die Tateis so sein sollten, wie ich es wollte. Kannst du es mal beschreiben, auch wie es aussieht? So, das Außenriss ist Rot und Schwarz, innen drin ist Grün und Pink und ein bisschen Gelb mit Schatten. Was haltest du davon, dass Künstler einfach Graffiti über alles, wo es eigentlich nicht sein sollte? Was haltest du davon? Es ist krass, das zu machen. Und wie findest du, sieht es aus? Manche, wenn ich es sehe, sieht es cool aus, manche nicht. Oh cool, danke für deine Zeit. Wir müssen weiter. Tschüss. Sprüht ihr jetzt? Ja. Und das Schlechteste in der Welt. Wollten wir nur wissen. Vielleicht. Kannst du mal, Kannst du ganz kurz hier schütteln? Da? Du bist nachher mit Sprühen als Erster dran. Oder was meinst du, hilfst du jetzt hier? Kannst du ganz kurz, ich hier mal das Geräusch von Sprühen ganz kurz schütteln? So hört es eigentlich schütteln. Da hört man die Kugel, die erstmal sich durch den Lack durchklackert, damit der Lack so ein bisschen locker wird und damit es dann aus der Dose rausspringen kann. Ah, okay. So. Du hast schon mal einen Handschuh an, ist schon mal sehr gut. Alle anderen, weil es jetzt ganz doll windig ist. Wir wissen nicht, wo der Wind jetzt die Farbe hinsprüht. Unbedingt mit euren schicken Jacken zur Seite. Es kann auch passieren, dass im schlimmsten Fall jetzt deine One-Piece-Klamotte schmutzig wird. Ich habe komische Klamotten. Was ist dein Anfangsstab? Wie bitte? Da kann ich in der Nähe gehen und halten, weil ich habe komische Klamotten. Obwohl, du musst aufpassen, dass es nicht irgendwie bemalt wird oder so. Nein, nein, das wird es nicht, versprochen. Dankeschön. Okay, gerne. Näher dran. Näher dran. Perfekt, merkst du? Boah. Ich denke, er kann besser als ich. Ist so. Im Graffiti ist es wie auf der Straße. Da, ich habe Kumpels, die haben schon Messerstiche bekommen. Ja, das ist überhaupt nicht lustig. Wenn ihr meint, das lustig zu machen, wirklich, das ist leider manchmal gar nicht lustig. Das, ich übertreibe nicht. Ja, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Deshalb, ich meine das nur als guten Tipp, ja, dass man sich wirklich zweimal überlegt, mit welchen krassen Sprüchen man da ankommt, weil die sind safe krasser als ihr, die da steht. Ich habe noch eine Frage, wieso haben deine Freunde Messer abbekommen? Ja, weil die leider auf Arschlöcher getroffen sind, die so ein kleines Ego haben, dass die, weil da irgendwer über ihr Bild gemalt hat, dann diese Reaktion gezeigt haben. Ah. Leider ist es auf der Straße ja auch manchmal heutzutage so. Irgendwer sagt ein Schimpfwort und weil die Person leider schon so ein angekratztes Glücklichkeitsgefühl hat, reicht eine Sache und die Person rastet aus. Das ist leider manchmal wirklich so und in der Graffiti-Szene gibt es leider recht viele davon, die nicht so schnell in ihrem Kopf nachdenken und leider schneller agieren. Und da möchte ich, dass ihr dann nicht wegen irgendwelchen Sprüchen plötzlich Ärger habt, ja? Dankeschön fürs Erklären. Es ist schwer, näher ran, du musst näher rangehen. So, wirklich näher ran. Hallo. Stark. Näher merkst du, je näher man ran ist, desto besser treffen die Farben. So hört sich das Geräusch an, weil Leute, so hört sich das Geräusch an, wenn man Sprühe teilt. Dann einmal näher rangehen. Da ist schon mal Professor Taha. Stabil. So, was ist hier der Fehler, Noah? Was ist hier gerade passiert? Er hat auf einen gemalt, verschüttelt. Nee, er hat zu lange auf einer Stelle gemalt und deshalb ist der Drip jetzt entstanden. Manche machen das auch als Effekt, weil das ganz nice aussieht. Aber wenn man nicht möchte, dass es so runterläuft, schnell von unten gegenpusten. So, dann mal zwischen das T und das O. Andersrum? Ja, das ist auch ganz wichtig. Das Käppi muss immer weg von einem sein. Wow, stabil. Like a pro. Du musst die Dose gerade halten. Und das stark. Genau, aus der Bewegung. Jetzt musst du da noch quasi einmal rein. Ich mach vielleicht nächstes Mal nicht mit. Perfekt, perfekt. Ja. Oh, wie cool, Armani. Richtig. Armani hat gerade eben an richtig ihren Namen geschrieben, also den Anfangsbuchstaben, mit schwarz und drum blau. Und wie war das erste Sprühgefühl? Wie war das erste Sprühgefühl? Es war nicht das erste. Ach so, na deshalb kann sie das so gut. Coole Kids Radio! Coole Kids Radio! Coole Kids Radio! Radio! Hey Zuschauer! Oder eigentlich Zuhörer! Jetzt kommt gleich Film und Anime. Und wer das präsentiert? Ich hab's vergessen. Popcorn, Nachos und Vorhang auf! Heute ist mal wieder Filmstunde! Was macht sich gerade so beim Film? Also wir haben ein Thema und damit wollen wir dann auch drehen, aber wir haben noch nicht jetzt ganz angefangen, wir haben nur die Rollen verteilt. Es wird also ein Abenteuerfilm. Was gefällt euch denn am Film am besten? die Geschichte. Könnt ihr uns verraten, was ihr für Rollen habt? Also wir haben die Rollen, also drei Hauptcharaktere, die sind Kinder und dann so fünf oder vier Aliens, ein Dinosaurier. Also sozusagen Aliens und Dinosaurier als Thema. Cool. Da sind sehr viele verschiedene Zeichnungen. Ganz oben ist ein Dinosaurier gezeichnet, so drei Menschen. Dann sind da auch noch Aliens und... Also da ist auch noch so ein Schlüssel und eine Blume gezeichnet und ein Käfig, wo noch was drin ist und so eine Decke. Also es fängt so an, die sind im Kinderzimmer. Die gehen dann zum Garten, weil die so Geräusche hören vom Fenster. Die laufen so, danach finden die Fotos, Schlüssel und eine Tasche. Im Garten ist noch ein UFO abgestürzt. Danach kommt so ein Alien und sagt, könnt ihr uns helfen, das zu reparieren? Dann reparieren die es halt alle zusammen und dann halt fragen die auch, wo der Mond ist und so, dann fliegen die zum Mond. Danach spielen die so und lernen sich so kennen, die Aliens oben, also die Familie. Und danach kommt ein Dino zu den Kindern und fragt, ob die einen Schlüssel haben, weil die es dringend brauchen. Die Kinder geben es auch. Nachdem die Kinder vom Dino wieder zurück zu den Alien-Familie gekommen sind, fragen die Aliens, ob die einen Schlüssel haben, das ist für eine magische Blume. Die Kinder sagen, das haben wir gerade einem Dino gegeben. Und dann sind die halt zu dem Dino gegangen, um wieder den Schlüssel zu nehmen. Die Kinder haben den so ein bisschen ausgetrickst und den Schlüssel genommen. Dann haben die, also dann wollten die magische Blume halt wieder nehmen. Aber die wussten halt nicht, wo es ist, wodurch die diese eine Tasche, die die am Anfang gefunden haben, geguckt haben. Da war eine Karte drin mit so einem X. Cool. Und werden wir dann auch bei der Vorstellungsrunde am nächsten Freitag, glaube ich, euren Film anschauen können? Ja. Okay, dann freue ich mich schon darauf, auf jeden Fall. Ja, okay, ich habe noch eine Frage. Also, wie heißt es? Habt ihr euch irgendwie inspiriert lassen von irgendwas? Also mit der Geschichte? Oder habt ihr einfach irgendwas gesagt, was euch einfach gerade eingefallen hat? Also, die Geschichte hatte einen Anfang und wir müssten daraus was bilden. Wir haben einen Text bekommen, drei Texte. Und von den drei könnten wir eins auswählen. Da hat die Geschichte angefangen und haben wir es weiter erzählt. Und so. Also wir haben die Hauptrollen gestern gewählt, also alle Rollen. Und wir, also ganz viele Kinder wollten die Hauptrollen sein. Jeder hat einen Zettel bekommen und es wurde gewählt, dann, also gelöst, wer dann ist. Also wie lange hat es gedauert, bis ihr mit der Geschichte und dem Drehbuch fertig wart? Also am Anfang hatten wir so einen Zettel bekommen, da stand erstmal die Anfangssachen so, was am Anfang passiert ist. Und dann waren noch drei Sachen, wir durften entscheiden, welche. Und dann haben wir es entschieden und dann aber es war noch nicht zu Ende. Dann haben sich alle hingesetzt und jeder hat einen Satz gesagt und daraus haben wir halt die Geschichte gebildet. Geschichte. Dragoran. Es war mal ein Superjunge. Er hatte den Planeten immer gerettet vor den Bösen. Er hatte viele Kräfte, zum Beispiel Elemente, Entführung der Ring. Wie Feuer oder Eis oder Wasser, Wind, Telekinese und die Kraft der Ring. Er hebt die Hand hoch und dann kommt aus seiner Hand ein Ring und drückt in die Mitte und dann kann er seine Kraft, zum Beispiel Eis, in den Ring und drückt in die Mitte und wirft irgendwo hin und trifft und dann kommt überall Eis. Jetzt ist sehr kalt. Und hier sind sehr viele Eisbären und Pinguine. Also ich bin bei Antarktis und es ist die ganze Zeit hell. Die ganze Zeit. Ich weiß nicht wieso. Und diese Schnee, es gibt so viel Schnee hier. Draußen ist so ganz schön. Es gibt ganz viele Strände. Eine ganz kleine Insel so. So sonnig. Und ist auch schön. Dort gibt es ganz viele Tiere auch. Ich laufe am Strand und sehe eine Flamingo. Da vorne sah ich ein Land. Da war der Amazonas. Wilde Vögel, wilde Tiere, überall Bäume, kein anderer Mensch. Wir kommen im Coole Kids Radio. Wir kommen heute zum Radio der Cool Kids. Heute bin ich euer Moderator. Ich heiße Kamerdan, komme aus Türkei, aus Ankara, aus mehreren verschiedenen Ländern. Wir wollen heute ein paar Fragen stellen, wie ein Kinderradio besser organisiert sein könnte. Ich kann ja einmal was über mich erzählen. Ich bin Toni, ich bin 27 und ich arbeite bei Fritz in der Redaktion. Ich bin aber ausgebildete Radiomoderatorin und Redakteurin. Ich mache das jetzt schon seit fast 10 Jahren, bin ich jetzt schon beim Radio und habe ganz, ganz lange auch schon moderiert. Jetzt gerade mache ich eher so was hinter den Kulissen, aber ich habe auf jeden Fall schon ganz, ganz viel auch hinter dem Mikro gestanden und auch an dem Pult. Das habt ihr euch ja auch schon angeguckt mit den ganzen Knöpfen. Das heißt, alles, was ihr an Fragen habt, die ihr schon immer mal einer Radiomoderatorin stellen wolltet, das könnt ihr jetzt einfach mal machen. Aber das juckt mich doch gar nicht. Weil wir sind alle so zwischen 9 und 15. Das RBB sagt, die hätten nur von 9 bis 15 keine Programme. Keine. Dachtet ihr etwa, ich sag 1? Nein, 0. So wie ein schwarzes Loch. Auf jeden Fall, wir finden das sehr blöd, dass wir nichts haben. Wir wollen ja auch was hören und so. Es ist auch sehr schade, weil zum Beispiel, man kann halt nichts mehr gucken mit unserem Alter, weil es nichts mehr halt gibt. Entweder es interessiert uns nicht, weil es zu jung ist, oder wir dürfen das nicht gucken, weil es zu alt ist für uns. Ich auch finde es voll komisch, dass es nicht gibt. Und nochmal zu den Sachen, zum Beispiel im Kino sind die meisten Sachen ab 16 und so, obwohl es die meisten Kinder sowieso doch danach auf Netflix schauen. Wieso macht ihr einfach nicht jedes Film zum Beispiel ab 11 oder so, 12 und dann können das sich auch die Leute anschauen oder ab 9 so? Also auf jeden Fall ich möchte noch was sagen zu deiner Aussage, weil, aber wie heißt das, es gibt mit einer Begründung Alterbegrenzung, also mit wie viel Alter, weil es gibt manche Sachen, was zum Beispiel 12-Jährige nicht sehen sollen oder so, Blut oder so, weil Demon Slayer ist auch sehr alles krass animiert, finde ich. Was ist der Unterschied zwischen Blut und Gase und Blut in Filmen? Aber was am dümmsten ist davon, die Eltern müssen ja dafür zahlen, obwohl es nicht mal für ihre Kinder gibt. Es ist nicht so eine Regel, dass man nicht zahlen muss für RBB, wenn dein Kind von 9 bis 50 ist. Nein, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist es dumm. Schnell von unten gegenpusten. Man muss ja verstehen, wenn zum Beispiel ich jetzt 9 bin, wieso soll ich mich was für interessieren, was 15-Jährige sich anschauen? Es ist ja altersdefiniert und an das Fritz Radio und an die RBB, ihr sollt auch mal was machen, was 12 wegen, wir sind ja die Jugend von morgen und wir brauchen halt sowas. Ich finde es ganz wichtig, dass sehr viel Musik im Kinderradio ist. Auch sowas wie zum Beispiel zu irgendeinem Film, der gerade irgendwie voll spannend ist oder irgendwelche Geschichten machen. Ich würde gleich das Mikro an Juan weitergeben. Kinder sollten mehr Radio hören als Fernseher oder Handy. Also sie sollten eher süchtig werden. Gleich auch das Mikrofon weitergeben an Isa. Also ich finde es wichtig, dass Kinder im Kinderradio auch sagen können, was sie für eine Meinung haben, ohne irgendwie dafür Ärger zu bekommen. ja auch wichtig, wegen wir haben unsere Meinungsfreiheit als Kind. Wenn unsere Meinung so ist, dann bleibt sie auch so. Bravo! Ich gebe das Mikrofon weiter an... Hallo, hallo, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind hier bei Radio... Echt jetzt? Und wir machen jetzt ein Quiz. Also, wir machen ein Geräuscheraten. Wer kann dieses Geräusch erraten? Alle meine Deutschen meckern gerne rum. Die Schulen sind marode, deshalb sind alle dumm. Und jetzt reden wir über Fake News. Alle Schulen werden ausgerissen und es gibt jetzt Homing School. Also, das ist wie Online-Schule. Aber alle Schulen werden auch ausgerissen, weiß das jetzt jeder. Nach tausenden Jahren, nach Planktons Unterricht der Atlantis, wird endlich die Stadt Atlantis, die Unterwasserstadt, die nach tausenden Jahren gefunden wurde. Sie liegt in der Nähe von Griechenland. Herr Merz hat gesagt, unter der Führung von der CDU, der CSU, von Markus Söder wird die AfD rausgeschickt aus Deutschland. Sie sind antisemitistisch, sie sind ausländerfeindlich und sie sind sehr bekloppt. Ich weiß nicht, wieso es diese AfD gibt. Meinst du, Leute sagen, dass AfD für Ausländer für Deutschland steht, aber es heißt eigentlich AfD bedeutet ausländerfeindliches Deutschland. Unterhosen braucht man. Sonst hat man nur eine Hose an. Beim Sport umziehen sollte man sich dann nicht. Unterhosen. Kauf jetzt eine Unterhose. Ich muss raus. Bro, das ist crazy. Wenn jemand dir irgendwas sagt, hör mal zu. Wir reden auch jetzt über Essen. Ja, wusstet ihr nicht. Ja, guck mal. Essen gesund. Und wenn es gesund ist, dann ist es gesund. Ja, wusstet ihr nicht. Ich sehe es nicht, aber ich hör's. Ja, wusstet Radio. Ihr nicht. Ich sehe es nicht, aber ich hör's. Radio. Essen. Aber Essen kann man sehen. Ich finde das immer schön, wenn man Fotos macht und dann kommen ganz andere Sachen dabei raus. Ey Leute, man muss auf jeden Fall sagen, das, wie heißt der, dicken, dicken, gerade fett im Tent ist und gute Laune. Vorne gute Laune, hinten gute Laune, rechts gute Laune, links gute Laune. Also ich würde erst mal sagen, vielleicht solltest du dich mal vorstellen. Du bist schlau. Genau, mein Name ist Yvonne Grundmann, mir gehört die Fellpflegerei und ich bin Hundefriseurin seit 10 Jahren. Also während ich das mache, haben die ganz schön Stress, weil ich sie ja immer irgendwie hinstelle und dann vibriert das mit der Maschine und so. Das finden die nicht so toll. Ich seh's nicht, aber ich höre. Radio. Fotokurs, beim Malereikurs, beim Filmkurs und beim Graffiti-Kurs bedanken, dass wir da hingehen durften und interviewen konnten. Das hat sehr viel Spaß gemacht und danke für eure Zeit. Ich finde bei Radio gut, dass wir live fahren und dass wir sogar zweimal live fahren und die ganze Welt uns hören konnte. Das finde ich gut. Zweimal live im Kaschmir Radio. Ich glaube, niemand hat das von euch gehört, aber egal. Ja. Wirklich? Ja. Jetzt will ich mal meine Meinung zum Radio sagen. Meine Meinung zum Radio ist, es gibt natürlich Schüchterne, aber lasst einfach die Energie raus. Wir sind alle noch so nützlich für diese Welt. Wir können so viel machen. Es gibt jetzt Astronauten, alles. Aber lasst es einfach raus. Etwas zu tun ist eben schön und ich würde wollen, dass die Kinder von hier eigentlich nicht mehr so Kinder heißen, sondern die Jugend von morgen. Ja. Leute, also das war's schon. Bevor wir gehen, will ich noch meine Familie grüßen von Mutter und Vater Seite. Vater Said, Mutter Hamoud. Und dann will ich jetzt extra bedanken. Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester Larin, mein Bruder Ibo und mein Cousin Mohammed. Ich grüße meine ganze Familie. Ich küsse euer Herz, ja. Hallo, ich bin Rosa und ich grüße auch meine ganze Familie. Auch Chichi, dich grüße ich auch. Meine große Schwester Ada auch. Mama, Papa, euch auch. Und Poppy, du auch. Ich grüße meine Mama und meinen Papa. Und meine ganze Geschwister. Ja, und ich grüße meine Freundin Zera und meine Freundin Feli. Und ich grüße meine Geschwister Khalid, Yasin, Abuji. Ich grüße meine zwei Katzen, meine Mama. Ich grüße meine ganze Familie. Danke, dass ihr mich geboren hattet. Und mein Bruder, heute werden wir Fortnite zocken. Ich grüße meine Eltern und meine Geschwister, Matteo, Leonard, Sophia, Helena und Sarah. Ich grüße auch meine Eltern, meine Geschwister, meine Freunde in der Moschee und jeden, der draußen lebt. Ich grüße meine Lehrerin Frau Simons. Ich lese nicht, aber ich höre. Und grüße Radio. Radio. Rena, Marcel und ja, danke. Und das was war's geht? Schon. Jalla, heute willkommen zu Hallo nochmal, ich bin der Kahn und ich grüße alle meine Eltern, auch meine Anne, weil sie mich auf diesem Weg bisher sehr geleitet hat. Ich hoffe, ihr freut euch nächste Woche. Bevor ich noch ein kleines Wort zum Ende sage, gebe ich noch einmal Hamza. Coole Kids Radio! Radio! Ich grüße auch Radio. Meine ganze Familie. Danke, dass ihr uns gehört habt und viel Spaß bei den nächsten Radio. Und heute zum Abschluss des Tages. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr hier zugehört habt. Dankeschön und bis nächste Woche. Euer Kahn, out. Ach, Radio, ach. Radio. Ach, Radio, ach. Ach, Radio, ach. Coole Kids, Radio. Coole Kids, Radio. Coole Kids, Radio. Coole Kids, Radio. Hallo, heute sind wir in unserem... Ich seh's nicht, aber ich hör's. Radio. Ich seh's nicht, aber ich hör's. Coole Kids. Ich seh's nicht, aber ich hör's. Ich seh's nicht, aber ich hör's. Ich seh's nicht, aber ich hör's. Radio. Heute sprechen wir über AfD. Die sind ausländerfeindlich. Wir hören nicht in Deutschland. Lost in the words that we scream. I don't even wanna do this anymore. 'Cause you already know what you mean to me. And our love's the only one we're fighting for. Wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow. So I'ma love you every night like it's the last night. Like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and I told an F was true, just for a while, and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you, right next to you, next to you, right next to you. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was true, I'd wanna hold you just for a while.